Der Verlag der Partei der Arbeit Koreas gab die Poster mit den Mottos »Verwandeln wir den Kreis Samjeon, heiligen Ort der Revolution, in einen vorbildlichen Musterkreis des ganzen Landes« und »Die Materialien und Ausrüstungen für den Aufbau des Kreises Samjeon rechtzeitig herstellen und liefern« heraus, die die Armee und das Volk zur ausgezeichneten Gestaltung des Kreises Samjeon aufrütteln.